wirst gezwungen, für deine Sache in den Untergrund zu gehen. Und trotz der ganzen Lügen deinen Mann zu stehen. Doch genau in dieser Welt gibt es sie, die dich beschützt und zu dir hält. Prinzessin der Dämmerung, du lässt mich nie im Stich. Prinzessin der Dämmerung, in dieser Welt brauch ich dich. Prinzessin der Dämmerung, schützt mich in der Not. Prinzessin der Dämmerung, bis hin zum Tod. Wenn dann meine Seele zum Ahnen nach Valhalla schwebt, gibt es irgendwo auf dieser Welt den Mensch, für den sie weiterlebt. Dem hilft sie dann, wie einstmals mir. Glaubst du an sie, hilft sie auch dir. Prinzessin der Dämmerung, du lässt mich nie im Stich. Prinzessin der Dämmerung, in dieser Welt brauch ich dich. Prinzessin der Dämmerung, schützt mich in der Not. Prinzessin der Dämmerung, bis hin zum Tod. Prinzessin der Dämmerung, du lässt uns nie im Stich. Prinzessin der Dämmerung, in dieser Welt brauchen wir dich. Prinzessin der Dämmerung, schützt uns in der Not. Prinzessin der Dämmerung, bis hin zum Tod.